momentan ist es nach wie vor so, dass wir eigentlich nur einen Namen bzw. einen Spitznamen vom Veranstalter selbst haben. Die Ermittlungen selbst gehen auch in diese Richtung. Das heißt, hier wird jetzt versucht, über den Namen, über gewisse Kontakte dementsprechend mehr zu eruieren und natürlich auch über die Musikanlage, die sich ja nach wie vor noch in der Halle befindet. Dass ein illegales Rave von der Polizei tatsächlich entdeckt und beendet wird, passiere relativ selten, erzählt ein Kenner der Szene. Alter, du Hurenkind, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Er ist auch bei jener Freetech-Party in Simmering gewesen, die von den Einsatzkräften aufgelöst wird. Freetech-Party in Simmering. Dann ist es nach wie vor so, dass wir eigentlich nur einen Namen bzw. einen Spitznamen vom Veranstalter selbst haben. Entdeckt und beendet wird, passiere relativ selten, erzählt ein Kenner der Szene, der nicht erkannt werden möchte. Dave. In der Nacht waren in kurzer Abfolge hintereinander und auch sehr räumlich beieinander zwei Einsätze in Simmering. Einer davon war ein Raufhandel bei einem Bollywood-Konzert beim Gasometer und fast nebenan bei einem aufgelassenen Fabriksgelände hat sich eine illegale Party zugetragen, die aufgelöst werden musste. Hey. Es ist nach wie vor so, dass wir eigentlich nur einen Namen bzw. einen Spitznamen vom Veranstalter selbst haben. Hey.